Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. In jenem kleinen Dorf herrscht tiefer Friede. Fische, schöne frisch gefischte Fische, Fische. Ob wir zur Abwechslung mal Fisch kaufen, Obelix? Abwechslung? Ich hab doch heute erst 2 Wildschweine gegessen. Bald jedoch soll diese Ruhe gestört werden, durch Ereignisse, die sich in weiter Ferne abspielen, im südlichen Hispanien. Legion, angetreten! Ein Jahr nach seinem Sieg über die Pompeianer bei Thapsus hat Caesar durch die siegreiche Schlacht bei Munda ganz Hispanien unter römische Herrschaft gebracht. Vor seiner Rückkehr nach Rom, wo ihn ein Triumphzug erwartet, ehrt Caesar seine alte Garde, die glorreiche 10. Legion. Legionäre, ich bin sehr zufrieden mit euch. Die Szene wird von einigen Iberern beobachtet. Und da die Iberer einer stolzen und edlen Rasse angehören, sind sie stets bereit, mutige Krieger zu bewundern. Olé! Kurz danach empfängt Caesar seinen General. Ave, ave, mein General! Nun, ich kam, sah und siegte wieder einmal. Veni, vidi, vici, beim Jupiter. Noch nicht vici, leider noch nicht ganz vici, mein Caesar. Das ist nur ein kleines Dorf in der Nähe von Munda. Die Leute dort wollen sich auf keinen Fall geschlagen geben und hör nicht auf. Mit allen Kräften Widerstand zu leisten. Ich weiß, mir kommt das irgendwie bekannt vor. Ich werde die Angelegenheit persönlich in die Hand nehmen. Ich brauche Frieden in den Provinzen. Führt mich hin, General. Und so macht sich Caesar selbst, begleitet von einer Kohorte, auf den Weg zu jenem kleinen Dorf, das so eine ungeheure Ähnlichkeit aufweist mit einem anderen, uns wohlbekannten kleinen Dorf. Halt, Römer! Kein Schritt weiter! Ei, wer ist denn mein kleiner furchterregender Gegner? Ich bin der Sohn von Costa y Bravo, dem Häuptling von dem Dorf da unten. Ergreift ihn! Loslassen, das kommt euch teuer zu stehen! Au, er hat mich ins Ohr gekniffen! Aua, dieser besiegt seine Teufelsbraten! Habt ihr es endlich geschafft, ihr Helden? Weiter jetzt! In dem Kleinen steckt tatsächlich etwas von einem Häuptling. Da ist das Dorf, mein Caesar. Caesar wünscht den Häuptling dieses Dorfes zu sprechen. Sprich, Costa y Bravo hört dich. Ave, ave. Le. Nun, du willst uns also Widerstand leisten. Richtig. Solange wir da sind, werdet ihr keine ruhige Minute mehr haben. Olé! Du wirst überhaupt keinen Widerstand leisten, denn wir haben deinen Sohn als Geisel. Solange ihr euch ruhig verhaltet, geschieht ihm nichts. Wenn aber nicht... Wenn ich dich zu fassen kriege, Römer, lasse ich dich in Olivenöl braten. Olé! Wenn wir dir deinen Sohn zurückgeben, Hispanier, wird er ein halber Römer sein. Und wenn du ihn nicht ganz verlieren willst, solltest du lernen, dich zu benehmen. Reiten wir. So ein Unglück, Häuptling. Ja, Mann. Mein einziger Trost ist, dass sie mit dem Kleinen nicht viel zu lachen haben. Später im Zelt des Caesar. Was machen wir mit der Geisel, mein Caesar? Es wäre gefährlich, den Jungen hier zu behalten. Ja, wir müssen ihn aus Hispanien wegbringen. Es gibt doch in Gallien ein paar Garnisonen, die nichts zu tun haben. Brimborium zum Beispiel. Ihr meint wohl Barbarorum, mein Caesar. Genau. Schickt ihn noch zur Stunde dorthin und behandelt ihn gut. Denn die Köpfe der Eskorte haften mir für den Seinen. Und so geschieht es. In der Nähe von Barbarorum gibt es ein gewisses, uns wohlbekanntes kleines Dorf, in dem 2 gewisse, uns wohlbekannte Freunde leben. Idefix und ich wollen Wildschweine jagen gehen. Kommst du mit Asterix? Ich komme mit Obelix. Die sind so ruhig, die Römer. Ach, weißt du, Obelix, die haben so viel Hiebe eingesteckt, dass sie genug haben. Du hast recht. Die hier sind erledigt. Meinst du... Wir könnten Julius Caesar schreiben, er soll uns Frische schicken. Zur gleichen Zeit macht nicht weit davon entfernt eine Reisegruppe eine kleine Pause. Nein, nein und nochmals nein. Mit deinen Launen hast du uns schon die ganze Reise verdorben. Du hast uns geärgert, gebissen und geplagt. Und jetzt, wo wir das Lager von Papa Orum fast erreicht haben, willst du anhalten und spielen. Nein. Vergiss nicht, O Claudius Bockschuss, du haftest mit deinem Kopf für meinen, wenn mir etwas passiert. Ja und? Und ich halte jetzt die Luft an, bis mir etwas passiert. Hey, nicht, hör auf! Wir tun ja alles, was du willst. Das war knapp. Also, was willst du spielen? Ihr seid die Räuber, die mich fangen wollen. Ich bin der Edelmann, der versucht auszureißen. Wir spielen wohl immer die schlechte Rolle, sie. Ihr müsst bis 100 zählen, bevor ihr mich sucht, sonst geht's nicht. Eins, zwei, was er nur jetzt wieder vorhat. Ein Glück, dass sich bald die Kameraden von Baba Orum um ihn kümmern müssen. Weißt du noch, wie er mitten im Arverna-Land Austern haben wollte? Und wie er uns in Luktunum auf allen Vieren kriechen ließ? Und wir dann der Patrouille. Also los jetzt, der darf uns nicht erwischen. Ich bin noch nicht bei 100, ich bin erst bei 67. Komm schon! Aber dann gilt's doch nicht. Der Häuptlingssohn läuft inzwischen zwei gewissen Freunden über den Weg. Oder besser, in den Weg. Das ist aber kein Wildschwein. Noch nicht einmal ein Frischling. Lass mich los, die Räuber sind hinter mir her. Räuber? Keine Angst, das erledigen wir schon. Da ist er. Gib das Kind her. Holt's euch doch. Auf zum Gefährt! Ole. Ein Kind anzugreifen. Ich hätte große Lust, ihnen noch mehr Anstalt beizubringen. Und jetzt komm, Kleiner. Wir bringen dich in unser Dorf. Wie heißt du denn? Cosay Bravo. Ich komme aus Spanien. Niedliches Kerlchen. Aua! Asterix! Ich wollte ihn tätscheln, da hat er mich gebissen. Ich bin der Sohn eines Häuptlings. Jeder muss darauf Rücksicht nehmen, sagt Papa. Na gut, du Häuptlingssohn. Wir bringen dich zum Häuptling unseres Dorfes. Rücksicht nehmen. Wenig später in der Hütte von Majestix. Und warum haben die Römer dich verfolgt, Kleiner? Ihr habt aber eine große Nase. Obelix. Bringt ihn weg. Nach dem Winterschlaf unterhalten wir uns weiter. Währenddessen erstattet Claudius Bockschuss dem Lagerführer von Baba Orum den Centurio Holenus Bericht. Dein Pech, Bockschuss. Wenn Cäsar erfährt, dass die Gallier deine Geisel geschnappt haben, bist du reif für den Zirkus. So? Und wenn ich Cäsar sage, dass du mir nicht geholfen hast, die Geisel wiederzubekommen, treten wir zu zweit im Zirkus auf. Ach, du bist widerlich. Umso besser. Das ist meine einzige Chance bei den Löwen. Doch das Argument des Claudius Bockschuss wirkt. Der Centurio begleitet ihn mutig auf dem Weg zu unserem kleinen Dorf. Mit einer Legion als Rückendeckung. Drängelt nicht so da hinten! Galion, halt! Da sind wir schon. Lass mich reden. Du kennst diese Gallier nicht. Gallier oder nicht, wir brauchen die Geisel! Also aufgepasst. Ein Wort zu viel und es gibt eine Katastrophe. Ich frage die Wache. Adi, wir hätten gern deinen Chef gesprochen. Jetzt ist Mittagsruhe. Da schläft alles. Es ist aber sehr wichtig. Na schön. Kurz darauf wird Majestix tatsächlich auf seinem Schild herausgetragen. Allerdings dösend. Entschuldigt vielmals die Störung, Häuptling. Aber wir hätten gern den kleinen Jungen wieder, der... Ausgeschlossen. Kommt, Kinder, wir legen uns wieder schlafen. Aber ohne die anderen dabei zu wecken. Zum Angriff! Kommt nur her, mein Teufel! Ich nehme das erste Dutzend. Ein Melenholz! Ah! Wen denn? Ich will haben! Hilfe! Aua! Das ist unfair! Die Schlacht war nur von kurzer Dauer. Ein gekonntes Rückzugsmanöver brachte die Legionäre wieder in wohlvorbereitete Stellungen. Einige jedoch hatten keine Zeit mehr, am Manöver teilzunehmen. Was war denn das? Das war ein Wort zu viel. Zur gleichen Zeit berät man sich im Dorf. Nun, Kleiner, erzähl uns mal, was dich aus Hispanien nach Gallien geführt hat. Mein Papa ist der stärkste Papa der Welt. Und dieser blöde Jan Julius Caesar hat Angst vor meinem Papa. Und um meinem Papa Angst zu machen, hat dieser blöde Jan Julius Caesar mich nach Gallien schleppen lassen. Aber das hindert meinen Papa bestimmt nicht daran, diesen blöde Jan Julius Caesar zu verdreschen. Ole. Eine Geisel. Er ist eine Geisel. Wir müssen ihn vor den Römern schützen. Er darf das Dorf nicht verlassen. Obelix, ich vertraue ihn dir an. Aber vergiss nicht, das Kind ist tabu. Tabu? Er heißt doch Pepe. Wie heißt du mit Vornamen, Häuptlingssohn? Perikles. Wir haben griechische Vorfahren. Zu Hause nennen sie mich Pepe. Währenddessen humpeln zwei römische Feldherren zurück ins Lager. Da hat Bockschuss eine der seltenen Erleuchtungen seines Lebens. Moment mal. Im Grunde ist ja alles in Ordnung. Ob wir oder die Gallier die Geisel bewachen, ist doch völlig egal. Wir müssen nur aufpassen, dass sie den Jungen nicht von hier wegbringen. Das ist wahr. Ich lasse sofort rings um das Dorf Späher aufstellen. Gut so. Und das Schönste dabei ist, dass jetzt die Gallier mit dem kleinen Ungeheuer auskommen müssen. Die werden sich noch umgucken. Und tatsächlich haben die Freunde eine schwierige Aufgabe übernommen. Es fängt schon mit dem Essen an. Ich mag diese Schweinerei nicht. Seit wann ist Wildschwein eine Schweinerei? Wie dem auch sei, es gibt nichts anderes. Na gut, dann halte ich die Luft an, bis es etwas anderes gibt. Frischling, Bache, Schinken, Blutwurst, Presskopf, Fisch. Fisch hätte ich gern. Obelix, geh Fisch kaufen. Aber dann wird doch mein Wildschwein kalt. Ich geh ja schon. Der Fischhändler ist ganz in der Nähe. Du kommst nicht oft zum Fisch kaufen. Jetzt brauche ich aber ganz schnell einen. Mein Wildschwein wird nämlich kalt. Ich nehme den da. 3 Sesterzen. Aber ich habe doch kein Geld. Dann kriegst du auch keinen Fisch. Dann halte ich eben die Luft an. Schon gut, schon gut. Du gibst mir einen Hinkelstein dafür. Zufrieden macht sich Obelix auf den Rückweg. Da kommt ihm Asterix im Hütteneingang entgegen. Obelix, wir brauchen den Fisch nicht mehr. Pepe hat das Wildschwein probiert und es hat ihm geschmeckt. Er hat sogar deins aufgegessen. Wie? Na, dem werde ich helfen. Oh, ja! Was ist denn los? Er wollte mich schlagen mit dem Fisch da. Er hat mich gebissen. Vergiss nicht, Obelix, das Kind ist dein Gast. Und es ist tabu, also immer mit der Ruhe. Ich will spielen. Spiel mit Idefix. Ich habe was zu erledigen. Und das Leben geht weiter in dem kleinen Dorf. Mit Pepe hat man schon seine liebe Not, aber neuerdings versteht er sich prima mit Idefix. Idefix ist noch jung und beeinflussbar. Pepe ist kein gutes Vorbild für ihn. Manchmal flüstern sie miteinander und dann sehen sie zu mir her und lachen sich kaputt. Wir haben uns so gut verstanden, Idefix und ich. Und jetzt? Warte, ich glaube, ich habe die Lösung. Trubadix? Ja, Asterix. Was kann ich für dich tun? Willst du nicht Pepe bei dir aufnehmen? Gern, wenn er möchte. Ich singe ihm auch ein schönes Schlafliedchen. Und so wird es gemacht. Allerdings mit einem unerwarteten Ergebnis. Du schwarzer Zigeuner, komm spielen. Uli, das erinnert mich an zu Haus. Vor allem an die Ziegen. Weiter, Mann, weiter. Schlafe, mein Pepe. Schlafe. Unter dem Baumhaus von Trubadix versammelt sich allmählich das gesamte Dorf. Denn an Schlaf ist nicht zu denken. Weißt du, Asterix, ich glaube, wir sind moralisch verpflichtet, das Kind zu den Seinen zurückzubringen. Ja, Majestix, wir müssen an unsere Moral denken. Am nächsten Morgen wird der kleine Pepe befragt. Wo liegt denn dein Dorf, Pepe? Ich weiß nicht, wo es liegt, aber es ist das schönste Dorf auf der Welt. Und mein Haus ist das schönste im ganzen Dorf. Und ihr habt wirklich eine große Nase. Diese Beschreibung ist mir zu ungenau. Wenn er zu klein ist, uns zu sagen, wo er wohnt, wie sollen wir ihn dann nach Hause bringen? Die Römer wissen doch, wo er wohnt. Wir brauchen sie nur zu fragen. Gute Idee. Wir müssen nicht einmal weit gehen. Sie haben rings um unser Dorf Späher eingesetzt. Die beiden machen sich sofort auf den Weg. Wir müssen dicht belaubte Bäume mit guter Aussicht auf das Dorf suchen. Da schütteln wir die meisten. Probieren wir es mal mit dem da. Okay. Bitte sehr. Raus mit der Sprache. Wo liegt das Dorf der Geisel? Etwa südlich von Hispalis. Kann ich jetzt weiterspähen? Asterix, hier sind noch ein paar. Oh! Oh! Oh! Hilfe! Oh! Soll ich weitersuchen? Nein, Obelix, es reicht. Ich habe erfahren, was wir wissen müssen. Und während in Barbarorum alle zufrieden sind... Ich kehre bald in meine Garnison in Hispanien zurück. Meine Anwesenheit ist hier nicht mehr vonnöten. Die Gallier fühlen sich beobachtet. Die rühren sich nicht. Auf meine Leute kannst du dich verlassen. Die haben schon manchen Sturm überstanden. Während also in Barbarorum alle zufrieden sind, erstattet Asterix seinem Chef Bericht. Selbstverständlich bringt ihr zwei Pepe nach Hause zurück. Aber es darf ihm nichts zustoßen. Am besten fahren wir bis zur hispanischen Grenze übers Meer. Auf den Straßen hätten wir nur Scherereien mit den Römern. Das macht doch nichts. Und wo willst du eigentlich ein Schiff herkriegen? Verleinix hat einen Fischkutter. Er könnte uns hinbringen. Tja, mir scheint nur, er ist seit neulich etwas beleidigt. Ach komm, wir fragen ihn. Ein Fischkutter ist genau das Richtige. Der fällt nicht auf. Verleinix ist tatsächlich nicht besonders erfreut, die beiden zu sehen. Ich verleihe keine Fische! Nein, nein. Diesmal wollen wir kein Fisch leihen. Wir wollen dein Schiff leihen. Schiff, nicht Fisch. Schiff. Ich verleihe keine Fische! Du hast recht. Der Schiffsverleih hat Zukunft, nicht der Fischverleih. Ich verleihe kein... Stimmt, da hat er recht. Die Leute geben so wenig Acht, sie bringen die Fische in einem Zustand zurück. Hä? Komm, ich erkläre dir genau, was wir wollen. Verleinix lässt sich überzeugen und wenig später gehen die Freunde mit ihrem Schutzbefohlenen an Bord. Hier ist eine Flasche mit dem Zaubertrank, Asterix. Danke, Miraculix. Und ich habe kein Recht darauf, bloß weil ich... Grüß dein Vater schön, Pepe. Und sag ihm, ich wünsche ihm viel Erfolg bei seinem Kampf gegen die Römer. Mann, ihr habt wirklich eine große Nase. Guten Wind und viel Glück, meine Kinder. Dann stechen die vier... die fünf im See. Und nach einer kurzen Begegnung mit den Piraten... Himmel, Kanonenrohr und Wolkenbruch! Das ist jetzt in dieser Saison das vierte Schiff, das wir diese vermaledeiten Gallier versenken. Nimmt Verleinix Kurs auf Hispanien. Die Reise nach Hispanien verläuft angenehm. Und schließlich setzt Verleinix die Freunde auf der Höhe jenes Gebirgszuges ab, den man heute Pyrenäen nennt. Der natürlichen Grenze zwischen Gallien und Hispanien. Die vier klettern vom Strand herauf und treffen auf eine Straße. Oh, seht nur! Asterix hat allen Grund, überrascht zu sein. Denn eine endlose Schlange von Häusern auf Rädern, die moderne Reform nennt man Wohnwagen, zuckelt an ihnen vorbei. Was macht ihr denn hier? Mein Zeug hat es. Ihr seid wohl mit dem Schiff gefahren, was? Wir wollen nach Hispanien. Und warum? Urlaub machen. Der Sesterzenkurs steht gut, außerdem scheint da immer die Sonne. Natürlich ist es teurer als im letzten Jahr. Inzwischen verstehen die ihr Geschäft. Von Jahr zu Jahr werden die Iberer unverschämter. Die spinnen doch, die Iberer. Aber warum geht es denn nur so langsam voran? Die Grenze wird von römischen Legionären bewacht. Die halten alles auf. Römische Legionäre? Sagt, könntet ihr uns nicht in eurem fahrenden Haus mitnehmen und... Was? Ich hab Schlange gestanden und ihr tut gefälligst dasselbe. Wir fahren schon seit Burdigala in dem Tempo. Na gut, dann eben nicht. Bestimmt wissen die Legionäre, dass wir kommen. Wir müssen heimlich über die Grenze. In einem Berggasthof in der Nähe treffen die Freunde einen Mann, der sie über die Grenze bringen würde. 5 Sesterzen pro Person. Einverstanden, wir brechen sofort auf. Dann für jeden 10, das ist der Tagestarif. Bei Tag ist es gefährlicher, da sind Patrouillen im Gebirge. Man macht sich auf den Weg. Schon nach kurzer Wanderung bleibt der Führer plötzlich stehen. Ein Muxer. Eine Patrouille. 5 Mann. Versteckt euch. Schnell. Hier, Fix, bleib hier. Lass ihn los. Wehe, ihr fasst ihn an. Entschuldigt mich, ich bin gleich wieder da. Ihr könnt doch nicht. Ole. Idefix, du bist ganz schön ungezogen. Seit wann ist es ungezogen, einen Römer zu beißen? Siehst du jetzt seinen schlechten Einfluss? Siehst du's jetzt? Hört endlich auf mit eurer Streiterei. Los, weg hier. Wir müssen uns beeilen. Kommt schon, Hispanier. Sonst kriegen wir Schwierigkeiten mit den Römern. Nun wartet, so wartet doch auf mich. Die Rollen sind vertauscht. Es ist Asterix, der den iberischen Führer nach Hispanien bringt. Als der kleine Gallier ihn bezahlen will, lehnt er dankend ab. Ihr schuldet mir nichts. Ich habe beschlossen, mich zur Ruhe zu setzen. Von diesem Tag kann ich meinen Enkeln genug erzählen an langen Winterabenden. Die Freunde steigen ins Tal hinab und schlagen ihr Nachtlager am Ufer eines Flusses auf. Asterix, Obelix, Pepe und Idefix schlafen tief und fest bis in den nächsten Morgen. Hey, aufwachen! Ich weiß zwar nicht wie, aber die Stadt ist zu uns gekommen. Die Häuser auf Rädern. Hallo, das sind ja die Anhalter von gestern. Wie schön, im Ausland Landsleute zu treffen. Hört mal zu, Leute, ihr frühstückt mit uns. Wir haben Wildschwein von zu Hause mitgebracht. Vorsichtshalber. Die können doch hier kein Wildschwein zubereiten. Wie recht du hast. Warum fahrt ihr denn mit euren Häusern bis hierher? Um mal was anderes zu sehen. Wenig später machen sich die Freunde wieder auf den Weg. Nach einigen Stunden erreichen sie Pompaelo, wo gerade eine Druidenprozession stattfindet, und kehren im Gasthof zum zufriedenen Touristen ein. Dort sitzen auch gerade ein paar Römer. So, da bist du endlich wieder bei uns, Bockschuss. Hat alles geklappt in Gallien? Tadellos. Die Geisel ist in Barbarorum in sicherem Gewahrsam. Ihr wisst ja, wenn man mir einen Auftrag gibt... Wenn das so ist, dann halte ich die Luft an. Gott, das darf doch nicht. Gut. Du sollst ein bisschen Kräuterwein haben, aber beklag dich ja nicht, wenn dir schlecht wird. Ja, es ist schon eine Strafe, mit Kindern zu reisen. Die Geisel ist hier. Bockschuss, man könnte meinen, du hättest ein Gespenst gesehen. Nein, auch nur Stoß. Das ist nur die hispanische Küche, ich bin sie nicht mehr gewohnt. Wo kann man hier ein Fahrzeug mieten, Herr Wirt? Bei Rento Icaron, 3. Straße rechts. Bei dem Vermieter wird man sich schnell einig. Die Freunde ahnen nicht, dass sie beobachtet werden. Ich rate euch zu diesem Wagen hier. Er hat viel Futter geladen und gerade das ist unterwegs schlecht zu bekommen. Einverstanden. Siehst du, der Schluck aufkommt vom Weintrinken, Pepe. Halte die Luft an und halte die Nase zu. Ich will aber nicht die Luft anhalten. Kaum haben die 4 den Hof verlassen... Einen Wagen. Schnell einen Wagen. Gern, aber gern. Das Geschäft mit den Touristen läuft dieses Jahr verrechtlich. Nach mehreren Stunden Fahrt treffen die Freunde auf eine Wagenburg. Das sind Normalen, sie sind sehr nett und komisch und singen und tanzen die ganze Zeit. Na gut, wir machen hier Halt und fragen sie, ob sie uns für die Nacht aufnehmen. Salut, Freunde. Macht es euch am Feuer bequem. Lasst uns feiern. Lasst uns fröhlich sein. Und vom Feiern und fröhlich sein verstehen diese Nomaden etwas. Olé! Olé! Olé! Olé! Olé, schöner Knabe. Olé! Los, mehr Schwung. Wie Ich hab doch immer Schwung. Wir gehen jetzt schlafen. Wir sind müde und haben noch einen langen Weg vor uns. Normalerweise singen und tanzen wir die ganze Nacht. Aber wir werden euch schlafen lassen. Schnell kehrt Ruhe ein in der Wagenburg. Gute Nacht, schöner Knabe. Ole. Kurz darauf robbt eine Gestalt durch die Dunkelheit. Jetzt oder nie. Ich schnapp mir die Geisel und verschwinde. Doch Claudius Bockschuss hatte nicht mit den feinen Ohren von Idefix gerechnet. Oh nein! Bloß weg hier! Olle! Olle! Olle! Olle! Olle! Am nächsten Morgen setzen unsere Freunde ihre Reise fort. Doch bald hält ein Schlagloch den Wagen auf. Und kein Reserverad dabei. Aha, das sieht böse aus. Da hinten kommt ein Wagen. Ja, hallo, ja, ihr Doc, wir brauchen Hilfe. Könnt ihr uns bis zur nächsten Werkstatt mitnehmen? Idefix, genügen dir die Römer nicht mehr? Willst du jetzt auch noch normale Leute beißen? Vielleicht ist das ein Römer. Ich habe das Gesicht schon mal irgendwo gesehen. Mir kommt er auch so bekannt vor. Woher kommst du, Freund? Von nirgendwoher. Ich bin Nomade, ein lustiger Nomade, ja, Mann. Olé, olé, ja, Mama, olé. Ist das gut? Es geht, aber seine Knie klappern sehr schön im Takt. Dann entschuldigt bitte, wir haben uns sicher getäuscht, aber wärt ihr so freundlich und würdet ihr einen von uns bis zur nächsten Werkstatt mitnehmen? Na, einverstanden. Ich nehme den Kleinen damit. Nein, Pepe lassen wir nicht allein. Dann fahren wir alle mit, wenn's recht ist. Mit Vergnügen, Olle. Dürfen wir uns vorstellen, ich bin Asterix. Obelix. Kossai Bravo. Und ich bin Arrivederci Roma. Es wird eine lange und interessante Reise durch viele Städte. Unterwegs gibt es außerdem einiges an spaßigen Begegnungen. Was ist das? Ein Überfall, das kommt hier öfter vor. Auf einen Augenblick, edle Freunde. Ihr werdet uns jetzt all eure Schätze geben. Wir sind die Räuber der Landstraße. Auch wir profitieren vom Fremdenverkehr. Geht's los? Ich will auch mit. Nein, ich gehe allein. Wie wär's, wenn ihr beide gingt? Ich pass auf Pepe auf. Hey, Leute, wir sind hier nicht im Urlaub. Wir haben nicht so viel Zeit. Komm. Obelix, du bleibst bei Pepe. Pepe, hol gefälligst Luft. Ich trink noch einen Schluck Zaubertrank und dann los. Komm, Kleiner, gib's mir. Da hast du's. Die ungleiche Prügelei ist schnell vorbei. Sie sind aber gut genährt. Die Touristen in diesem Jahr. Ja, es scheint, unsere Küche ist viel besser geworden. Die Freunde setzen ihre Reise fort, während Claudius Bockschuss einen, wie er glaubt, entscheidenden Einfall hat. Der Zaubertrank, der übermenschliche Kräfte verleiht, das ist meine Chance. Als unsere vier im schönen Espalis, der Hauptstadt von Vandalusia, eintreffen, ist es schon dunkel. Aber ein Hotel ist schnell gefunden. Ihr habt Glück. Ich habe noch zwei Zimmer frei und sogar nebeneinander. Ich schlafe im Zimmer von Idefix. Ich auch. Na gut, dann teilen wir uns das andere, Roma, i arrivederci. Ausgezeichnet, beim Jupp. Beim Ole. Die Freunde sind müde und schlafen schnell ein. Nur Claudius Bockschuss wartet ungeduldig, bis er das regelmäßige Atmen von Asterix hört. Er schläft. Jetzt hole ich mir den Zaubertrank. Da bin ich der Stärkste und kann mir Pepe schnappen und ihn nach Gallien zurückbringen. Was machst du mit dem Zaubertrank? Ich hab die Flasche jetzt aber. Weg hier! Halt! Claudius Bockschuss sieht nicht rechts und leider auch nicht links. Denn von da kreuzt eine römische Patrouille seinen Fluchtweg. Bockschuss! Was machst du denn hier? Noch dazu in Zivil! Die Flasche! Die Flasche! Du beleidigst mich auch noch! Mich, einen alten Feldhasen? Der Gallier! Er darf die Flasche nicht kriegen. Da kommt er schon. Du mieser Dieb! Sehr undurchsichtig das Ganze. Gib mir die Flasche. Alle ab zum Standortkommandanten. Kurz darauf sind alle im Büro des Standortkommandanten von Hispalis. Bockschuss, du solltest auf eine Geisel aufpassen. Und ich sehe dich hier in Zivil und in einen Skandal verwickelt. Ich nehme an, die Geisel ist in Gallien in Sicherheit, ja? Der da, der und seine Komplizen haben die Geisel entführt. Beeilt euch! Der Junge schläft mit einem dicken Gallier in der Herberge Klein Vandalusien. Ich wünsche dir, dass du recht hast. Man hole die Geisel und werfe die beiden da in den Kerker. Und was ist das für eine Flasche? Ich glaube, mein General, das ist der geheimnisvolle Zaubertrank, den ein kleiner Barbarenstamm in Gallien besitzt. Er soll angeblich Riesenkräfte verleihen. Probieren wir es. Tritt näher, mein guter Asparagus. Ja, mein General. Wirklich eine durchschlagende Wirkung. Bravo, Asparagus. Du hast dich um die Armee verdient gemacht. Wenig später in einem der Kerker. Ich hab dir vom ersten Tag an misstraut. Deswegen haben wir in unserer Wachsamkeit nie nachgelassen. Pah, Obelix und Pepe werden gefasst. Euch werfen sie den Löwen zu Fraß vor und mich begnadigen sie. Ich habe schlechte Nachricht für dich, Bockschuss. Der dicke Gallier und die Geisel haben die Herberge verlassen und sind unaufhittbar. Ui. Bravo, Obelix. Uns bleibt nichts anderes übrig, als das Dorf der Geisel zu belagern. Durch deine Dummheit ist der römische Friede in Hispanien gebrochen. Doch alles hat sein Gutes. Ich suche eine große Nummer zum Abschluss der Festtage von Hispalis. Das Volk braucht Panem et Circenses, Brot und Spiele, damit es zufrieden ist. In puncto Panem ist es besser geworden. In puncto Circenses werdet ihr ein einmaliges Schauspiel bieten. Ave! Nur Mut, Römer! Noch leben wir! Aber nicht mehr lang. Und du hast auch keinen Zaubertrank mehr. Die Ankündigung, dass ein Verräter und ein Geächteter den wilden Tieren vorgeworfen werden sollen, begeistert Einheimische wie Touristen. Und bald gibt es Arena-Karten nur noch bei den Herbergsbesitzern zu Wucherpreisen. Um 5 Uhr nachmittags ist die Arena von Hispalis voller Musik, Stimmung und Farbenpracht. Ich glaube, ihr werdet euch amüsieren, meine liebe Begonia. Ich hoffe es, General. Es ist dermaßen heiß in euren Provinzen. Es war verkehrt, das Cape mitzunehmen. Und dann kommen die Verurteilten. Haltung, Bockschuss, Haltung! Wir zeigen Ihnen, was wir wert sind. Was mich betrifft, sind Sie betrogen. Lass deine Löwen raus, Römer! Bravo! wir nicht, Gallia. Wir haben das da. Ein Auerochs. Ein wilder Auerochs. Hilfe, Gallia, tu doch was. Mein Jupiter, gleich hat er mich. Auerochs. Auerochs, hierher, Auerochs, beim Teufeltest. Asterix ist dem Auerochsen, heute nennen wir so einen Rind, in der Regel Stier, geschickt ausgewichen. Olli! Auch Begonia ist ganz begeistert. Sie springt auf und dabei rutscht ihr das Keb von den Schultern und fällt in den Sand der Arena. Mein Keb, mein schönes Keb! Ich bring dir es wieder. Oh, er kommt! Achtung, der Auerochse! Vorsicht! Hinter dir! Kurzerhand lenkt Asterix mit dem roten Keb von Begonia den Auerochs ab. Nicht zu nahe, du machst mich noch schmutzig. Und wieder täuscht Asterix den Auerochs. Ach, das ist ja schon fast wie eine Sucht beim Belenus. Wir wollen nicht unbedingt behaupten, dass Asterix an jenem denkwürdigen Tag den Stierkampf erfunden hat, wie er in ähnlicher Form noch heute in Spanien stattfindet. Aber immerhin kann man wohl sagen, dass er eine solide Basis dafür geschaffen hat. Gespielt. Kusch, setz dich. Römerin, hier ist dein Keb. Ich werfe es dir hinauf. Wie galant, wenn ich das meinen Freundinnen in Ruhm erzähle. Achtung, da greift wieder an. Hoppla. Olli. Und diesmal hat der Auerochs wirklich Pech. Hinter dem roten Keb war nämlich nur noch die Mauer der Arena. Und die gab ihm den Rest. Dafür hört ihr jetzt alle Englein singen. Schick einen neuen Auerochs, Römer. Der hier ist fertig. Nein, ich verlange, dass dieser mutige und galante Mann begnadigt wird. Gewährt. Ich werde doch der Halbschwester von Cäsars angeheirateter Cousine nichts abschlagen. Begnadigt auch meinen Mitkämpfer Boxus. Gewährt. Aber er wird aus der Armee ausgestoßen. Ich mach Karriere in der Arena. Hurra! Boxus ist tot. Es lebe El Hispanis, der Auerochsero. Olé! Olé! Olé! Olé! Olé! Olé! Aufgrund der Beschreibung des dankbaren Boxus erreicht Asterix Pepes Dorf, das von den Römern belagert wird. Belagert heißt, die Römer bilden eine lebende, mehrere Meter dicke Mauer vor dem Tor. Obelix! Obelix, bist du da drin? Asterix, ich komme! Nur zu! Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Komm, wir gehen zurück ins Dorf. Sie warten schon alle auf dich. Im Dorf. Ich habe dich gestern gesehen, als du die Herberge verlassen hast, Asterix. Ich ging gerade für Pepe Fisch holen. Aber ich habe dich aus den Augen verloren. Da habe ich gedacht, als erstes muss ich Pepe in Sicherheit bringen. Gott sei Dank kannte er den Weg zu seinem Dorf. Ei, meine Freunde, wie soll ich euch danken? Gern geschehen, Häuptling Costa y Bravo. Aber jetzt müssen wir wieder nach Hause zurück. Ich will nicht, dass ich fortgehen. Und ihr habt euch so gut um ihn gekümmert. Er sieht prächtig aus. Auf Wiedersehen, Pepe. Wir kommen wieder, bestimmt. Du wirst genügend Römer zu amüsieren haben. Das verspreche ich dir, Mann. Und nach einer langen und ruhigen Reise kommen unsere Freunde wieder in das kleine gallische Dorf, wo sie wie immer mit Triumph empfangen werden. Und wo einmal, ein einziges Mal, Trubadix, der Barde, zufrieden ist. Einen Fisch! Ein Königreich für einen Fisch, mit dem ich nach ihm werfen kann!